wegen Handeln, wollt ihr denn zum Tode wandern? Kennet ihr nicht die Gesetze unserer strengen Überwinder? Rings gestellt sind ihre Netze auf die Heiden, auf die Sünder. Ach, sie schlachten auf dem Walle unsere Väter, unsere Kinder. Ach, sie schlachten auf dem Walle unsere Väter, unsere Kinder. Thank you. diese dumpfen Pfaffen Christen, lasst uns keck sie überlisten. Mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Kommt, kommt, kommt mit Zacken und mit Gabel und mit Glut und Klapperstöcken. Lärmen wir bei Nächtgeweile durch die engen Felsenstrecken. Kommt, kommt, kommt, kommt, kommt mit Zacken und mit Gabel und mit Glut und Klapperstöcken. Lärmen wir bei Nächtgeweile durch die engen Felsenstrecken. Kommt, kommt, kommt, kommt, kommt mit Zacken und kommt mit Zacken und mit Glut und Klapperstöcken. Lärmen wir bei Nächtgeweile durch die engen Felsenstrecken. Und die Gaben, die der Teufel, den sie fahren. da hilf mir, Kriegsgeselle. Ach, es kommt die ganze Hölle. Sieh, wie die verhexten Leiber durch und durch verflammen glühen. Menschen, Wölf und Drachen, Weiber, die im Flug vorüberziehen. Sich entsetzliches Getöse, das uns fast uns alle fliehen. Und entflammt uns aus der Böse, aus dem Boden aufgedreht. Yeah.